Ich muss hier schleunigst raus. Mist, hier ist alles verqualmt. Ich sehe gar nichts. Das wird nichts. Oh mein Gott, die Flammen, sie werden immer größer. Das war nicht der richtige Weg. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Beeil dich, die Zeit drängt. Wohin möchtest du fliehen? Willst du dich in der Nische verstecken? Wähle Track 11. Um zum Fenster zu laufen, wähle Track 13. Schnell! Die Flammen kommen immer näher! Wähle jetzt den gewünschten Track.